Am widerlichsten ist es, dass man doch tatsächlich Sehnsucht nach Hause bekommt. Nein, in der Heimat ist es besser. Hier schiebst du in jedem Fall die Schuld an allem den anderen zu und nimmst dich selbst in Schutz. Vielleicht würde ich mich jetzt an einer Expedition nach dem Nordpol beteiligen, denn j'ai le vin mauvais, es widert mich an zu trinken. Und außerdem Wein, bleibt an mir nichts übrig. Hab's versucht. Wie man hört, soll ein gewisser Berg am Sonntag in einem großen Ballon in die Luft aufsteigen und sucht Mitreisende gegen Bezahlung. Ist das wahr? Wollen Sie etwa mitfliegen? Ich? Nein, ich frage nur so, murmelte Svidrigailow und wurde anscheinend wirklich nachdenklich. Was ist mit ihm nur los? Dachte Raskolnikow. Nein, der Schuldschein belastete mich nicht, fuhr Svidrigailow nachdenklich fort. Ich blieb freiwillig auf dem Gut. Ja, und es wird bald ein Jahr, seit Marfa Petrowna mir zu meinem Namenstag dieses Dokument zurückgab und außerdem mir noch eine nennenswerte Summe schenkte. Sie besaß noch ein Vermögen. Sehen Sie, wie ich Ihnen vertraue, Arkadi Iwanowitsch. Wahrhaftig, so sagte sie. Sie glauben nicht, dass sie es so gesagt hat? Wissen Sie, ich bin auf dem Land ein guter Landwirt geworden. Man kennt mich im ganzen Umkreis. Ich ließ mir auch Bücher kommen. Marfa Petrowna fand es zuerst gut. Später aber fürchtete sie immer, ich könnte durch zu vieles Lesen verdummen. Sie scheinen Marfa Petrowna sehr zu vermissen. Ich? Vielleicht. Wahrhaftig, vielleicht. Ja, nebenbei, glauben Sie an Gespenster? An was für Gespenster? An gewöhnliche Gespenster, was denn sonst für welche? Glauben Sie daran? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Pour vous plaire. Das heißt nicht, dass ich nicht... Erscheinen Sie in etwa? Svidrigailow blickte ihn eigentümlich an. Marfa Petrowna geruht mich zu besuchen, sagte er schließlich und verzog den Mund zu einem merkwürdigen Lächeln. Wie meinen Sie das, geruht Sie zu besuchen? Ja, sie ist schon dreimal da gewesen. Zum ersten Mal sah ich sie am Tage der Beerdigung, eine Stunde nach der Rückkehr von ihrem Begräbnis. Das war am Tag vor meiner Abreise. Das zweite Mal war es vorgestern, auf der Reise am frühen Morgen auf der Station Malaya Vichera. Und zum dritten Mal heute, vor zwei Stunden, in der Wohnung, wo ich abgestiegen bin. Ich war allein. In welchem Zustand? Vollkommen wach. Alle drei Mal in wachem Zustand. Sie tritt herein, spricht einen Augenblick und geht durch die Tür hinaus, stets durch die Tür. Es ist sogar, als könnte man es hören.